In diesen Sätzen fehlen die Diphthonge AU, EU und EU. Wiederholen Sie die Sätze und machen Sie die Übung in Ihrem Begleitheft. Ergänzen Sie die Buchstaben. Mein Traum ist ein großes Haus mit Garten und vielen Bäumen. Das ist aber teuer. Ja, das sind meine Träume. Oder noch besser, 11 Häuser. Meins, eines für euch und 9 für meine Freunde. Dafür bräuchtest du aber viele Mäuse. Und damit sind wir am Ende von Deutsch Perfekt Audio. Nächstes Mal heißt unser Spezialthema Gutes tun. Egal, ob Sie Geld für eine gute Sache sammeln, freiwillig bei einer Organisation helfen oder einfach nur gerne etwas schenken, darüber zu erzählen, kann andere inspirieren. Das und vieles mehr können Sie beim nächsten Mal bei uns hören und üben. Es verabschieden sich bis dahin Peter Veit und Dascha von Warberer.